Norden. Doch die Armee, sie verkennen wir sein. Und marschiert denn hier auch nach dem Norden. Soldaten wurden auf den Kanonen vom Tag bis vor die Haar. Wenn es mal regnete und es begegnete wieder eine neue Rasse, braune oder blasse, dann machen sie vielleicht daraus ihr Bifstück Tartar. Schon die war der Whisky zu warm, Jimmy hatte nie genug Decken, aber Georgina bei der Bar sagte, die Armee kann nicht verrecken. Soldaten wurden auf den Kanonen vom Kopf bis hoch Spiehaar. Wenn es mal regnete und es begegnete blühende neue Rasse, braune oder blasse, dann machen sie vielleicht daraus ihr bisschen Tartar. John ist gestorben und Jimmy ist tot. Und George ist verbisst und verdorben. Aber Blut ist immer noch rot. Die Armee wird jetzt wieder geworben.